bist nur ein Bastard, ein kommender Kopf. Sogar deine Mama ist auf diesem Stoff. Carlo Koks. Ich seh dir die Scheine, ihr Ficker seid alle nur irrelevant. Ach. Große Fresse, große Nase, Mini der Schwanz. Ach. Frank ist dein Vater, ihr Rapper seid alle nur Kinder von mir. Sag deinem Mann, weil ich suchte schon, fick dann den Killer in dir. Felix und Nutte, ich ficke dein Leben, sobald du mich siehst. Kill euch Rapper, der erste MC, der beim Battle auch schießt. Bang, bang, Pablo Esco. Ich bin Berliner und schmeiße die Scheine, Carlo Cashflow. Du machst auf krass, deine Mutter sie bläst. Zähle die Scheine, die du niemals zählst. Carlo Kokaina Flow jeden Tag. Schlampen werden Feuchte meiner Gegenwart. Ziehe die Lines, taubes Gesicht. Ihr seid alles Behinderte aus meiner Sicht. Ihr wollt kein Krieg mit mir, ich bin durch Gott in diesen Straßen. Hinter mir immer Bullen, wenn ich Siebener fahre. Breites Kreuz, breite Schultern, breite Arme, Testo. Ich bin im Trap, Haus der Boss, nenn mich Pablo Esco. Pablo Esco. Pablo Esco. Pablo, Pablo, Pablo Esco. Pablo, Pablo, Pablo Esco. Mein Kontakt steckt in Bogota, das Coca kommt in Butter. Hamburger Hafen zwischen importierten Zowar. Und die AKs kam aus Kasachstan zwischen der Tabakschar in einem Laster an. Und die Schlappen wären gerne Beifahrersitz, denn alle waren da, als das Laster kam, Bitch. Früher hatte ich nur ne Tageskarte, heute kauf ich denselben Schuh so oft ich will in anderen Farben. Früher will ich nur den A und P für 79 Cent, heute ziel ich auf den AMG. Ess in Kuba meine Nachos, rauch Havanas, schlag dein Kopf ein, die Piñatas mit meinen Vatos. Nenn mich El Negro Pablo, Bruder, braun gebrannter Macho. Bin der ignoranteste Schwarze in der Szene, hier seid taglos. Escapacho jeden Tag und lass Soldaten auf dein Arsch los. Machst im Internet auf Banger, face to face bist du dann sprachlos. Um mich zu ficken, müsst ihr euch verbünden wie die NATO. In meinem Block bin ich Pablo, Nutter Pablo, Pablo, Pablo. Ihr wollt kein Krieg mit mir, ich bin durch Gott in diesen Straßen. Hinter mir immer Bullen, wenn ich Siebener fahre. Breites Kreuz, breite Schultern, breite Arme, Testo. Ich bin im Trap, Haus der Boss, nenn mich Pablo Esco. Pablo Esco. Pablo Esco. Pablo, Pablo, Pablo Esco. Pablo, Pablo, Pablo Esco.